Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie: O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren, und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben.